In der Sprecher des Außenministeriums der DEVJK nahm am 16. Juni eine Stellung mit dem folgenden Inhalt. Das Atom-U-Boot der USA Mississippi erschien am 13. Juni zum ersten Mal im asiatisch-pazifischen Raum und lief in den südkoreanischen Hafen Busan ein. Mississippi, das 2012 in Dienst gestellt wurde, ist das modernste Atom-U-Boot der US-Marine für Offensive. Es erfüllt mit vielen Einrichtungen für Abschuss der Torpedos und Fliegerraketen die Aufgabe für Angriff gegen die gegnerischen Kriegsschiffe und Sonderoperation. Derzeit fahren zwei atomgetriebene Flugzeugträger der USA ständig im asiatisch-pazifischen Raum um die koreanische Halbinsel umher. Und die USA bereiten sich offen auf die Operation für präzisen Luftangriff auf die Atomanlagen und die nuklearen Streitkräfte der DEVJK vor. Indessen lief das modernste Atom-U-Boot der USA in den südkoreanischen Hafen ein. Dies bedeutet die direkte Bedrohung der Sicherheit der DEVJK und des Friedens der Region. Die USA schleppen fortdauernd verschiedene strategische Vermögen auf die koreanische Halbinsel und in deren Umgebung ein, wodurch die bereits instabile Lage der koreanischen Halbinsel unkontrollierbarer wird. Obwohl die USA die ständige nukleare Erpressung und Atomkriegsübung gegen die DEVJK fortsetzen, bestehen sie immer noch auf die Denuklearisierung in erster Linie, was ein frecher Trugschluss ist. Die USA sollten die strategische Stellung der DEVJK, die nun zu den Atommächten gehört, und den Trend richtig einsehen und ihre anachronistische nordkoreafeindliche Politik aufgeben und eine politische Entscheidung zum Abzug ihrer Aggressionstruppen und Kriegsrüstungen aus Südkorea treffen.